Erster David und die Anführer wählten Männer für den Dienst im Tempel aus. Diese Männer machten Musik mit Harfen und anderen Instrumenten. Zweiter, die Söhne von Asaf waren Sakur, Josef, Netanja und Asarela. Sie machten Musik unter der Leitung von Asaf und dem König. Dritter, Jeduthun hatte 6 Söhne, Gedalia, Zeri, Jesaja, Hasabja, Matitja und Simei. Sie spielten Harfen und dankten Gott. Vierter, Heman hatte viele Söhne, Bukia, Matania, Usiel, Sebuel, Jeremot, Hanania, Hanani, Eliata, Gidalti, Romamti-Eser, Josbekasa, Maloti, Hutir und Mahasiot. Fünfter, Gott gab Heman 14 Söhne und 3 Töchter. Heman war ein Seher für den König und sollte Gott ehren. Sechster, alle diese Männer machten Musik im Haus Gottes. Sie spielten Harfen. Sie sangen Lieder unter der Leitung ihrer Väter und des Königs. Siebter, es gab insgesamt 288 Musiker. Sie alle waren gute Lehrer und kannten die Lieder für Gott sehr gut. Achter, sie warfen Lose für ihre Aufgaben. Die jungen und die alten Musiker arbeiteten zusammen. Neunter, das erste Los war für Josef. Das zweite Los war für Gedalia. Beide hatten 12 Männer in ihrer Gruppe. Zehnter, das dritte Los war für Sakur. Er hatte 12 Söhne und Brüder in seiner Gruppe. Elfter, das vierte Los war für Jisri. Er hatte 12 Söhne und Brüder in seiner Gruppe. Zwölfter, das fünfte Los war für Netanja. Er hatte 12 Söhne und Brüder in seiner Gruppe. Dreizehnter, das sechste Los war für Bukia. Er hatte 12 Söhne und Brüder in seiner Gruppe. Vierzehnter, das siebente Los war für Jesarela. Er hatte 12 Söhne und Brüder in seiner Gruppe. Fünfzehnter, das achte Los war für Jesaja. Er hatte 12 Söhne und Brüder in seiner Gruppe. Sechzehnter, das neunte Los war für Matania. Er hatte 12 Söhne und Brüder in seiner Gruppe. Siebzehnter, das zehnte Los war für Simei. Er hatte 12 Söhne und Brüder in seiner Gruppe. Achtzehnter, das elfte Los war für Asarel. Er hatte 12 Söhne und Brüder in seiner Gruppe. Neunzehnter, das zwölfte Los war für Hasabja. Er hatte 12 Söhne und Brüder in seiner Gruppe. Zwanzigster, das dreizehnte Los war für Subael. Er hatte 12 Söhne und Brüder in seiner Gruppe. Einundzwanzigster, das vierzehnte Los war für Matitja. Er hatte 12 Söhne und Brüder in seiner Gruppe. Zweiundzwanzigster, das fünfzehnte Los war für Jeremot. Er hatte 12 Söhne und Brüder in seiner Gruppe. 23. Das 16. Los war für Hanania. Er hatte 12 Söhne und Brüder in seiner Gruppe. 24. Das 17. Los war für Josbekasa. Er hatte 12 Söhne und Brüder in seiner Gruppe. 25. Das 18. Los war für Hanani. Er hatte 12 Söhne und Brüder in seiner Gruppe. 26. Das 19. Los war für Maloti. Er hatte 12 Söhne und Brüder in seiner Gruppe. 27. Das 20. Los war für Eliata. Er hatte 12 Söhne und Brüder in seiner Gruppe. 28. Das 21. Los war für Hotir. Er hatte 12 Söhne und Brüder in seiner Gruppe. 29. Das 22. Los war für Gidalti. Er hatte 12 Söhne und Brüder in seiner Gruppe. 30. Das 23. Los war für Mahasiot. Er hatte 12 Söhne und Brüder in seiner Gruppe. 31. Das 24. Los war für Romamti-Eser. Er hatte 12 Söhne und Brüder in seiner Gruppe.